Er versucht psychologische Kriegsführung. Wir geben es ihm genauso zurück. Also, wir warten, bis er uns ansieht. Dann lachen wir wie, ja, du bist ein cleverer und starker Widersacher, aber wir sind ebenso clever und stark und haben ein reelles Chance, dich zu besiegen.